Der Predigttext aus dem Buch Esther. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum er so täte. Da ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm, Hattach, alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte Mordechais sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordechai zu sagen: Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin. Ja, was für ein Geschenk, dass wir die Bibel haben dürfen, das Wort Gottes. Und wir sind ja in einer Predigtreihe mit dem Titel Glaube, Gottvertrauen in herausfordernden Situationen. Wir haben uns das Leben angeschaut von Mose, von Elia, von Abraham. Und ich denke, jetzt wird es doch mal Zeit, dass wir uns das Leben von einer Frau anschauen, und zwar heute von der Esther. Und bevor wir da genau einsteigen, habe ich gedacht, ist ganz gut, weil das auch wirklich sehr gut zum Predigttext heute passt, dass wir uns noch mal so ein bisschen kurz auch, wir sind ja noch immer einigermaßen am Anfang des Jahres 2018, kurz besinnen. Was ist eigentlich so mit die Grundlage bei Gospel Church und was ist so die DNA? Die Grundlage ist natürlich das Wort Gottes, die Bibel und Gebet, das ist praktisch so das Fundament, die Grundlage. Und dann haben wir 5 zentrale Punkte. Es sind wie so 5 Säulen, die auch aufeinander folgen. Die erste ist die Gospelbotschaft, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Das heißt, dass Gottes Gnade größer ist als unsere schlimmsten Sünden. Das ist so der erste zentrale Punkt, die erste Säule von der DNA, was uns ausmacht. Und wir werden das dann auch im Text nachher sehen. Das zweite ist das, was daraus folgt. Wegen dieser Gospelbotschaft, Evangelium, Gnade in Christus, ist es überhaupt möglich, die zweite Säule zu haben, Leben mit Gott. Wirklich eine persönliche Beziehung mit Gott haben zu können und auch Gott ja einfach seine Liebe, seine Schönheit, seine Herrlichkeit genießen zu können. Wer mit Gott lebt, der lebt ein befreites und erfülltes Leben. Das sind die ersten 2 Punkte: Evangelium, Gospelbotschaft, Leben mit Gott. Was folgt daraus? Daraus folgt als drittens echte Gemeinschaft. Die Liebe Gottes befähigt dich und mich dazu, wirklich echte, authentische Liebe, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und wir behalten das aber nicht nur für uns, sondern jetzt kommt die vierte Säule als Teil der DNA. Wir wollen auch evangelistisch aktiv sein. Das heißt, wir wollen diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus, die Gospelbotschaft, fröhlich, aber auch lebendig und verständlich weitergeben. Und fünftens heißt es dann als letzte Säule, dass wir in der Gnade Gottes auch ein Segen sein wollen für andere Menschen, auch hier für die Region München. Es geht also auch nicht nur darum, dass Leute individuell gerettet werden und letzten Endes im Himmel sind. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber Gott hat immer mehr noch im Blick. Er möchte auch so ein generelles Shalom, dass es wirklich gut wird, dass Beziehungen geheilt werden, alles Mögliche, auch mit deinem und meinem Alltag und Beruf. Und heute Morgen, wie gesagt, schauen wir jetzt unter dem Gesichtspunkt von diesem Fundament und DNA. Ihr könnt es übrigens nachlesen, auch auf der Webseite unter Vision. Da schauen wir uns dieses Leben der jungen Frau Esther an. Die Esther war eine Jüdin gewesen, eine junge Frau, außerordentlich hübsch, und sie war zur Königin aufgestiegen. Im Ausland, im Persischen Reich, in der Hauptstadt Susa. Und der König, den hat es tatsächlich gegeben, das war der König Xerxes gewesen. Und der König Xerxes hatte aber schlechte Berater. Und die haben dafür gesorgt, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, das gesagt hat, an einem bestimmten Tag können und sollen alle Juden getötet werden. Und wenn das jemand getan hat, dann dürfte man auch den Besitz behalten. Die Esther hatte ihre jüdische Identität verborgen gehalten, das wusste der König und die anderen nicht. Und wir schauen uns drei Hauptpunkte an. Erstens, dass Esther zum König hineingehe, Vers 8, dass sie etwas tut als Jüdin, dass sie ihre Position nutzt, dass Esther zum König hineingehe. Der zweite Hauptpunkt ist, jeder, der ungerufen zum König hineingeht, Vers 11, der muss eigentlich sterben, es sei denn. Jeder, der ungerufen hineingeht zum König. Und drittens dann, wo findest du deine Identität? Lass uns schauen bei dem ersten Punkt, dass Esther zum König hineingeht. Ich lese nochmals die Verse 7 und 8. Der Mordekai war der Pflegevater von der Esther gewesen, ihre Eltern waren schon gestorben. Und Mordekai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman, das war dieser schlechte Berater, versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzulegen, wenn die Juden vertilgt würden. Gab es also eine finanzielle Belohnung, wenn man die dann getötet hätte an diesem Tag. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa, der Hauptstadt, angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Was hier abläuft, ist das Folgende. Die Esther ist in diesem Palast bei König Xerxes. Und der Mann, der im Grunde genommen wie ihr echter Vater sozusagen war, der Mordekai, der Pflegevater, der saß direkt vor dem Tor des Königs draußen. Und jetzt ging dieses Gespräch hin und her. Immer wieder ist dieser Diener von der Esther hingegangen und wieder zurück zur Esther. Und so haben die sich unterhalten. Was ist eigentlich los? Und wie gesagt, der Mordekai, auf den natürlich die Esther sehr gehört hat, der hat gesagt, Esther, ich gebiete dir, dass du hineingehst zum König, um was zu tun. Wer ist denn eigentlich die Esther? Die Esther ist, wie gesagt, eine Jüdin, eine sehr hübsche junge Frau. Und vor der Esther, bevor sie Königin geworden ist, hat es eine andere Königin gegeben, die Vashti. Und die wäre heute wahrscheinlich im Grunde genommen in unserer Gesellschaft viel beliebter. Warum? Die Vashti ist hingestanden für die Würde der Frauen. Was hatte dieser König Xerxes gemacht? Der hatte eine riesige Mega-Party gefeiert von 180 Tagen. Also die haben ein halbes Jahr gefeiert ohne Ende. und dann am Ende nochmal 7 Tage daran gehängt für das einfache Volk. Und dann, als er so richtig schön betrunken war und so weiter, ist ihm eingefallen, dass er doch die Königin, die Vashti, kommen lassen soll, weil sie ebenfalls sehr schön war, um sie einfach mit ihrer äußerlichen Schönheit vorzuführen vor diesen betrunkenen Männern. Und die Vashti hat gesagt, wisst ihr was, das mache ich nicht, ich komme nicht. Das heißt, die Vashti ist eigentlich hingestanden für die Würde der Frauen. Und dann hat der König gesagt, so geht's nicht, ich setze die Vashti ab, wir brauchen eine neue Königin. Da haben sie die schönsten Frauen in die Hauptstadt gebracht. Die wurden ein Jahr ganz toll gepflegt, dass sie besonders hübsch aussehen. Und dann haben sie eine nach der anderen, immer abends ging eine dieser hübschen Frauen zum König bis zum nächsten Morgen. Und irgendwann hat er mal gesagt, jawohl, das ist die Richtige, die suche ich aus. Und die Esther war eine von diesen gewesen. Sie war eine Jüdin. Sie wusste vom Wort Gottes, vom Alten Testament, dass das nicht richtig ist, wenn sie Sex hat mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist. Das wusste sie. Eingegangen ist, um überhaupt in diese Position zu kommen. Und eine Frage dann an dieser Stelle ist natürlich, kann der lebendige Gott und will er das überhaupt so jemand benutzen wie die Esther? Die wirklich, das war ganz offensichtlich, eine Frau, die Dinge getan hat, die Gott wirklich nicht gefallen. Und die Antwort ist hier in diesem Text ein eindeutiges Ja. Gott kann und will auch solche Menschen benutzen. Und das heißt nicht, dass das, was sie gemacht hat, jetzt gut war in den Augen Gottes, aber es drückt genau das aus, was ich gerade betont habe als erste Säule, die Gospelbotschaft. Gottes Gnade ist größer als unsere schlimmsten Sünden. In Jesus Christus vergibt dir Gott oder Leute, die das sozusagen vollzeitlich machen. Und das ist ein Missverständnis. Wir sehen hier ganz deutlich auch bei der Esther, dass Gott alle möglichen Leute benutzt, egal ob jung oder alt, egal welchen Beruf man hat. Die Esther, wie gesagt, sie war einfach Königin gewesen. Und trotzdem hatte sie eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, hier zur Ehre Gottes zu erfüllen, für das Reich Gottes. Und so ist es auch mit dir, auch mit deinem Beruf und deiner Berufung. Genau an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, will Gott dich benutzen, um sein Reich zu bauen. Wir sehen das beispielsweise auch, die Esther war überhaupt nur dort in Susa gewesen, wegen dem ganzen babylonischen Exil, als die Juden dann zurückkommen konnten nach Israel, gab es zum einen den Esra, das war sozusagen der Pastor, der Priester, der hat gesprochen über das Wort Gottes. Aber dann gab es auch den Nehemia, der eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, wenn es darum ging, die ganze Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Der war vorher der Mundschenk des Königs gewesen. Wie gesagt, jetzt ging es darum, ganz praktisch einfach eine Stadtmauer aufzubauen. Deswegen denkt bitte nicht, dass es nur Leute braucht, die über das Wort Gottes reden können, sondern man braucht auch ganz praktische Sachen. Und das führt uns dann zum zweiten Hauptpunkt, dass jeder, der hineingeht zum König, ungerufen, Vers 11, der muss eigentlich sterben, es sei denn. Ich lese uns nochmals die Verse 9 bis 11. Und als Hattach, dieser Kämmerer, dieser Diener, hineinkam und Esther die Worte Mordekai sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordekai zu sagen, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Der Mordekai sagt zu Esther, Esther, es ist jetzt absolut dran an der Zeit, dass du hineingehst zum König und eintrittst vor das Volk der Juden. Und die Esther sagt zu Mordekai dann zurück, weißt du denn nicht, dass jeder weiß, wenn man ungerufen zum König geht, dann muss man sterben. Es gibt nur eine kleine Chance, es sei denn, dass der König dann in seiner Gnade das Zepter erhebt und sagt, okay, du darfst weiterleben. Ist dir das denn nicht bewusst? Und sie sagt dann auch noch am Ende von Vers 11, und überlege auch mal, ich bin seit 30 Tagen nicht mehr vom König gerufen worden. als Königin. So jemand wie der König Xerxes, der hat nachts nicht alleine geschlafen. Das heißt, seit 30 Tagen nicht mehr gerufen. Die Esther hat sich wahrscheinlich gedacht, habe ich vielleicht irgendwie ein Stück weit die Gunst beim König verloren oder verspielt? Und ich denke, eine Frage für dich und mich auch hier als Anwendung ist, ich weiß, Gott hat uns allen hier wirklich viel gegeben. Persönlich und auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Vor was hast du oder auch ich Angst, was du oder ich verlieren könnten, wenn wir wirklich für Jesus Christus und für das, was die Bibel sagt, wirklich hinstehen und einfach in der Gnade Gottes treu dem Wort Gottes nachfolgen. Für die Erste war es klar gewesen, der Mordecai sagt, es ist an der Zeit, dass du hineingehst, ungerufen zum König und eintrittst für das Volk der Juden. Und ich weiß, du und ich haben jetzt wahrscheinlich nicht so eine große Aufgabe, aber nichtsdestotrotz auch im Kleinen, wofür heißt es für dich und mich in der Nachfolge Christi wirklich treu hinzustehen und auf Jesus zu vertrauen? Hast du Angst davor beispielsweise, dass es vielleicht mit der Karriere nicht mehr weiter so aufwärts geht, dass du vielleicht die Stelle verlierst, dass du vielleicht nicht mehr so Ansehen hast bei manchen Leuten, dass manche denken, naja, so ganz intelligent kann er oder die ja auch nicht sein, wenn er an Jesus Christus glaubt. Was es auch sein mag, vor was hast du oder ich Angst, was wir vielleicht verlieren könnten, wenn wir wirklich in so herausfordernden Situationen, aber auch in kleinen Dingen hinstehen und Jesus vertrauen. Und dann sagt Mordecai zu Esther im Vers 12 bis 14. Und als Esthers Worte Mordecai gesagt wurden, ließ Mordecai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Das heißt, der Mordecai, der spricht nicht um den heißen Brei rum, der sagt, Esther, wenn du in dieser Situation nicht sprechen wirst, wenn du nicht ungerufen zum König gehst und eintrittst für das Volk der Juden, du wirst sterben. Das heißt, wenn du schweigst, wirst du umkommen. Was für eine herausfordernde Situation für diese junge Frau. Und der Mordecai sagt dann noch, und wer weiß, vielleicht bist du ja gerade deshalb in diese Position gekommen, damit du in dieser Situation wirklich hinstehst und eintrittst für die Juden. Und ich denke, da ist es auch gut, dass du und ich immer wieder auch im Alltag überlegen, okay, wo hat Gott dich und mich denn hingestellt? Und ich weiß, alleine können wir das nicht, aber im Vertrauen auf den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, wo heißt es dann wirklich auch hinzustehen, zu sagen, okay, gerade hier, wo es jetzt unangenehm ist, da werde ich auch etwas sagen, liebevoll, demütig, aber doch auch klar. Oder auch im eigenen Lebensvollzug, nein, auch wenn das jetzt einfacher, angenehmer, schöner, was auch immer wäre, ich möchte in der Kraft des Heiligen Geistes genau das tun, was wirklich das Wort Gottes sagt. Ich möchte auf Gott bauen und vertrauen und dann natürlich letzten Endes auch sehen, wie er dadurch geehrt wird, aber wie auch Gott letzten Endes so einen Menschen dann ehrt. Und wir sehen hier sehr schön, die Esther in der Gnade Gottes war eine Frau, die dann wirklich mit Glauben geantwortet hat, die wirklich diese schweren Glaubensschritte auch gegangen ist, zum König zu gehen. Aber sie hat es weise gemacht, nicht einfach so naiv. Sie hat geistlich genau das getan, was man dann auch tun kann. So heißt es im Vers 15 bis 17. Esther ließ Mordecai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordekai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. In der Gnade Gottes antwortete Esther hier mit Glauben. Und es gibt auch bei uns teilweise wirklich schwierige Situationen. Und ich möchte dir Mut machen, wirklich zu wissen, dass Gott A, ein lebendiger Gott ist, B, dass er ein liebender Gott ist, C, dass er ein Gott ist, der alle Kraft und Macht hat, und D, dass Gott ein Gott ist, der auf erstaunliche Art und Weise durch Gebet wirkt. Und das ist ein Instrument, das Gott uns immer wieder in der Bibel gibt, auch wenn es um ganz zentrale, sehr schwierige, wichtige Dinge geht, Gebet und Fasten. In der Bibel wird immer wieder gesagt, es ist wichtig, dann auch mal eine Zeit zu nehmen, beispielsweise das Frühstück oder Mittagessen ausfallen zu lassen, auch nicht große Sprüche darüber zu machen, das müssen andere Menschen gar nicht wissen. Aber warum? Um auch dem Ausdruck zu geben, jetzt ist etwas wirklich wichtig, geistlich etwas sehr, sehr wichtig, und dann im Gebet wirklich auch sich richtig dafür einzusetzen, auf die Knie zu gehen und geistlich wirklich auch dafür zu kämpfen, für etwas, was im Moment sehr, sehr wichtig ist. Ich tue das manchmal beispielsweise in schwierigen Beziehungskonstellationen, wenn eine Ehe in einer sehr schlechten Situation ist, wenn es ein wichtiges Treffen gibt. Und genau das hat die Esther gemacht. Sie hat gesagt, okay, in der Gnade Gottes, ich weiß, was mein Auftrag ist. Ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, dass ich es nicht alleine schaffe. Ich brauche jetzt auch die Unterstützung von anderen Christen, die für mich beten und die für mich fasten. Und dann in der Kraft Gottes ist die Esther hineingegangen zum König und sie war bereit, es zu tun. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wo findest du und ich meine Identität? Und da gibt es eine schöne Geschichte in Lukas Kapitel 16. Gibt es ein Gleichnis von einem reichen Mann und von Lazarus. Und es ist interessant, dass hier an dieser Stelle der Name von einem genannt wird, der Lazarus, aber beim anderen wird nicht der Name genannt. Da wird nur gesagt, der reiche Mann. Der reiche Mann und Lazarus. Und die Geschichte erfahren wir dann letzten Endes. Lazarus kommt letzten Endes in den Himmel nach dem Tod und der reiche Mann kommt in die Hölle. Und es ist jetzt nicht so, dass alle reichen Menschen in die Hölle gehen. In keinster Weise, Gott sei Dank, ist es nicht so. Aber was hier zum Ausdruck kommt, ich glaube, warum Gott in der Bibel hier nicht den Namen des reichen Mannes sagt, ist, weil dieser reiche Mann im Grunde genommen, wenn man seinen finanziellen Reichtum weggenommen hat, war da nicht mehr viel da gewesen. Da war eigentlich nur noch laue Luft. Er hatte seine Identität einfach nur in seinem irdischen Reichtum gesucht. Ansonsten hat er keine große Identität gehabt. Und das ist jetzt genau auch der Punkt hier. Man könnte leicht sagen, okay, grandios, wie die Esther das gemacht hat. Lass uns alle hier die Ärmel hochziehen, anpacken und wir gehen ganz mutig ran wie die Esther. Und es ist übrigens auch toll, wirklich mutig, Jesus Christus zu bekennen und nachzufolgen. Aber es wäre ganz, ganz leicht, wenn das wäre, wo du und ich unsere Identität suchen, dass du und ich dann besonders toll von dir, von mir denken, wenn wir das und jenes alles gemacht haben für Jesus. Und was Jesus Christus sagt und will, ist, wo du biblisch gesehen deine wahre Identität letzten Endes nur finden kannst und sollst, ist in Jesus Christus im Evangelium selber, in dem, wer Jesus ist, was er am Kreuz getan hat. Und dann zu wissen, egal in welcher Lebenssituation du jetzt bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dieses Leben mit Gott, diese zweite Säule, diese Beziehung persönlich mit Gott hast, dann bist du bereits heute vom lebendigen Gott sehr, sehr geliebt und wertvoll und angenommen. Und dann als nächsten Schritt befreit genau dich das dann dazu und es spornt dich dann auch an, in der Gnade Gottes auch immer wieder auf Gott zu vertrauen und mutig zu sein. Aber es hängt nicht von deiner Leistung ab. Und du sollst und musst dir dann auch nichts einbilden auf deine Leistung, weil das ist wiederum eine, diese erste Säule, Evangelium, Gospel. Alles, was du bist und hast, Und das gilt gerade auch für Christen. Alles, was du bist und hast, ist wirklich allein aus Gnade dir geschenkt. Und natürlich bist du aktiv und sollst Dinge tun. Aber das schenkt dir dann auch in Christus wirklich echte, gottverherrlichende Demut. Und trotzdem stehst du mitten im Leben und du bist richtig aktiv und baust Reich Gottes. Aber auch dein Selbstwertgefühl muss nicht davon abhängen, dann, wie es äußerlich läuft. Sondern du weißt, ich bin absolut geliebt und angenommen von Jesus Christus. Und ich möchte euch ein tolles Beispiel erzählen von einem Kollegen von mir, einem Pastor. Da ist eine Frau in den Gottesdienst gekommen, die haben nach dem Gottesdienst gesprochen. Und sie hat es so zum Ausdruck gebracht, dass sie einfach mehr lernen wollte über den christlichen Glauben und über diesen Jesus Christus. Das heißt, sie hat ein Interesse, sich zu beschäftigen mit gibt es Gott, wer ist Jesus Christus? Und als sie so gesprochen haben, hat sie erzählt, dass sie in ihrer Firma, in ihrer Arbeit wirklich grandiosen Mist gebaut hat. Und es war so schlecht gewesen, dass sie im Grunde genommen dafür ihre Arbeitsstelle hätte verlieren müssen sollen. Und sie hat es nur deshalb nicht verloren, weil ihr Chef bereit war, wirklich für sie hinzustehen. Die ganzen Anklagen, Anschuldigungen, er hat es einfach auf sich genommen. Und er hat es gar nicht gesagt, dass sie eigentlich schuldig war. Und es war so, dass auch selbst er seine Stelle hätte verlieren können darüber. Aber er ist hingestanden für sie. Er wollte nicht, dass die junge Frau die Stelle verliert. Er ist hingestanden. Er wusste auch, dass er in einer besseren Position ist, aber wusste nicht genau, ob er sie behält. Er konnte die Stelle behalten, sie konnte die Stelle behalten. Und als das alles vorbei war, ist sie zu ihm ins Büro gegangen und hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon immer wieder Chefs gehabt, die haben sich schön auf die eigene Schulter geklopft, wenn ich ihnen zugearbeitet habe und haben das auf die eigenen Fahnen geschrieben. Das habe ich schon oft erlebt. Aber was ich noch nie erlebt habe, ist ein Chef, der bereit war, wenn ich wirklich Mist gebaut habe, ernsthaften Mist in der Firma, der bereit war, das nicht den anderen zu sagen, eigentlich war sie gewesen, sondern wirklich diese Schuld auf sich zu nehmen und für mich hinzustehen. Und sie hat gesagt, wieso hast du das gemacht? Warum? Kein Mensch macht das, was du gemacht hast. Und dann hat er gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat meinen ganzen Mist gesehen und hat meinen Mist wirklich auf sich genommen. Meine ganze Schuld, meine ganzen Sünden ans Kreuz. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, ist er gestorben und auferstanden. Und in seiner Gnade muss ich keine Angst haben. Ich kann meine Identität wirklich bei Jesus Christus finden und dann in der Kraft des Heiligen Geistes kann ich selbst in solchen auch herausfordernden Alltagskonstellationen hinstehen und mich auch einsetzen für meine junge Mitarbeiterin. Jesus Christus auf eine viel größere Art und Weise hat es getan. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, auf das du und ich leben können. Und ich möchte dir Mut machen im Alltag. Schau immer wieder auf Jesus, finde dort deine Identität, deine Freude, deine Liebe, deine Geborgenheit. Und dann genieße es, dass du nicht so von Furcht getrieben sein musst, sondern dass du mit großer Freude und Zuversicht Jesus nachfolgen kannst. Genau in den Bereichen, wo Gott dich hingestellt hat. Genau in den Beziehungen, in denen Gott will, dass du wirkst und dass er durch dich wirkt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir auch in deiner Gnade, der Kraft des Heiligen Geistes wirklich zum Segen sein können für andere. Danke für die Gospelbotschaft, dass deine Gnade viel, viel größer ist als unsere schlimmsten Sünden. Aber Vater, schenke auch im Blick auf Jesus Christus, auf das Kreuz, die Auferstehung, dass wir gar nicht mit Sünde spielen wollen, sondern dass wir wirklich ein Bestreben haben, ein Wollen, geheiligt zu leben und dann auch immer wieder mutig dazu zu stehen, auch dort, wo es unangenehm oder manchmal schwierig ist. Und so schenke uns nicht nur das Wollen dazu, sondern in deiner Gnade auch immer mehr das Vollbringen. Und Vater, lass uns das dann auch genießen, zu erleben, wie du Beziehungen, wie du verschiedene Menschen veränderst und auch uns individuell dazu benutzt, zu deiner Ehre, aber Vater auch zu einer ganz großen Freude und Freiheit für diese Menschen, die du geschaffen hast und die du liebst. Amen.